den Deutschen. Ich hatte ein seltsam Traumgesicht. Da saß Gottvater zu Gericht und rief jedwede Nation herbei vor seinen Sternenthron. Die Völker kamen in dichten Haufen, just wie sie waren, angelaufen. Die Briten, Russen und Franzosen, die letzten wie immer ohne Hosen. Selbst China und die Mongolei, auch ein Stück Polen war dabei. Und als der Herr die Völker zählte, ei sieh, das Deutsche Reich noch fehlte. Wo bleiben denn meine Deutschen wieder? Recken sie noch die faulen Glieder? Sie könnten, seit ich sie begraben, doch endlich ausgeschlafen haben. Drauf hieß er einen Engel zur Erde springen, die 7 Schläfer heraufzubringen. Der Engel lief in Deutschland herum, war alles still, war alles stumm. Ihr Deutschen wollt ihr nicht aufstarren, die Ewigkeit geht eben an. Der Engel blies in lichtem Zorn wie toll in sein himmlisch Jägerhorn. Doch eh die Deutschen sich zusammengefunden, war längst der jüngste Tag verschwunden. Hat alles seinen Lohn empfangen, den Deutschen ist Himmel und Höll entgangen. Georg Herwegh.